Editorial. Hallo GefährtsternInnen und alle, die es noch werden wollen. Wieder ist ein Monat um und wieder haben wir fleißig für euch an der Guido gearbeitet. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Und auch diesen Monat findet ihr viele Themen, die zum Nachdenken anregen sollen. Idomeni hat ja bereits einige traurige Bekanntheit erlangt und auch die aktuellen Entwicklungen lassen die Geflüchteten vor Ort nicht zur Ruhe kommen. Die Politik hat beschlossen, das Geflüchtetenlager in Idomeni räumen zu lassen. Die EU schottet ihre Außengrenzen einfach weiter ab und ist nicht an einer menschenwürdigen Lösung interessiert. Wir wünschen den Menschen vor Ort viel Kraft, bis endlich alle Grenzen eingerissen sind. Im Artikel zu Idomeni geht es dann auch um die Situation im wachsenden Auffanglager und die Versuche von Hilfe vor Ort. Auch stark im Fokus der Öffentlichkeit standen die Aktionen des massenhaften zivilen Ungehorsams gegen den Braunkohleabbau in der Lausitz. 3 Tage wurden effektiv Tagebau und Kraftwerke von AktivistInnen blockiert, im Kraftwerk Schwarze Pumpe muss stehen, daraufhin die Leistung massiv gedrosselt werden. Ein großer Erfolg, aber noch immer sitzen GefährtsternInnen in Untersuchungshaft. Wir hoffen auf eine schnelle Freilassung. Kurz danach kam es dann auch leider zur Räumung der ebenfalls in der Lausitz liegenden Waldbesetzung, laut Onomia, auch ihnen gilt unsere Solidarität. Im passenden Artikel geht es um die Ereignisse rund um Klimacamp, Waldbesetzung und um eine solidarische Kritik an den Ende-Gelände-Massenaktion. Hingewiesen sei zudem auf 2 Artikelreihen, die in dieser Ausgabe starten. Zum einen, eine Artikelserie über anarchistische Stadtpolitik, die nach einem Vortrag in Berlin verfasst wurde. Zum anderen eine Reihe von Eindrücken über anarchistische Geschehnisse weltweit, die auf einer Reise von GefährtsternInnen gesammelt werden und uns über den Tellerrand schauen lassen sollen. Wir hoffen, ihr findet viele Inspirationen und Diskussionsanregungen, wir freuen uns immer über Feedback. Bis dahin verbleibt mit solidarischen Grüßen. Das Guido-Redaktionskollektiv. Weltweit. Gestrandet in Idomeni zwischen staatlicher Repression, Selbstorganisation und dem Willen durchzuhalten. Das kleine Örtchen Idomeni liegt im Norden Griechenlands an der Grenze zum Balkanstaat Mazedonien. Seit dem Jahr 2014 durchqueren Geflüchtete diese Region, um über die griechisch-mazedonische Grenze nach Mazedonien zu kommen und entlang der Balkanroute in den europäischen Westen zu gelangen. Für Menschen, die vor Krieg, Terror, politischer Verfolgung und Hunger fliehen oder die einfach nur auf der Suche nach einem lebenswerteren Leben sind, war dieser Ort bis Ende Januar 2016 nur ein Zwischenstopp auf der Weiterreise. Im sogenannten Auffanglager Idomeni befanden sich nie mehr als 2.000 Menschen gleichzeitig. Seitdem die Balkanroute geschlossen ist, platzt das Lager in Idomeni aus allen Nähten, weitere Camps um das Dörfchen entstehen. Derzeit befinden sich schätzungsweise 15.000 Menschen auf der Flucht in den Camps in und um Idomeni herum, deren Infrastruktur von Geflüchteten, AktivistInnen und vielen UnterstützerInnen auch aus der Bevölkerung der anliegenden Ortschaften am Laufen gehalten wird. Die Festung Europa schottet sich ab. Seit Ende Januar/Anfang März 2016 scheinen alle Wege in den europäischen Westen hermetisch abgeriegelt. Ab dem 9. März schlossen mehrere Staaten, die auf der offiziellen Balkanroute liegen, ihre Grenzen für Geflüchtete. Hindurch kommt nur noch, wer entsprechende Papiere besitzt. Eine Demonstration staatlicher Machtpolitik, die Menschen in ihren Grundrechten, in ihrem Recht auf ein lebenswertes Leben und in ihrer Bewegungsfreiheit einschränkt. 1. Die Zahl der Menschen, die in Griechenland stranden und zum Verharren verdammt sind, wächst unentwegt, sei es auf den Inseln Lesbos und Chios, sei es im Hafen von Piräus in Athen. Ein Weiterkommen ist nicht in Sicht. Am 8. März beschlossen Österreich, Kroatien, Serbien und Mazedonien, ihre Grenzen zu schließen und nur noch Menschen mit europäischen Pässen oder entsprechendem Visa passieren zu lassen. Die offizielle Balkanroute ist somit nahezu unpassierbar. Ein hoher Stacheldrahtzaun entlang der mazedonischen Grenze symbolisiert die Mauer zum restlichen Europa, symbolisiert das Gefängnis Griechenland, dessen äußerste Begrenzung in Idomeni liegt. Was bleibt, ist lediglich eine Ausweichroute über Bulgarien. Diese als Familie mit Kindern zu meistern, ist jedoch nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Organisierter Menschenhandel, der EU-Türkei-Deal. Wie entwürdigend, entrechtend und kaltblütig die rassistische Politik ist, die Menschen, in dem Fall Menschen auf der Flucht, wie Spielbälle behandelt und die von Europa und der Türkei vorangetrieben wird, zeigte nicht zuletzt der EU-Türkei-Deal. Der am 18. März 2016 beschlossene Pakt zwischen der türkischen Regierung und der Europäischen Union besagt, dass alle in Griechenland ankommenden Geflüchteten wieder in die Türkei abgeschoben werden sollen. Für jeden zurückgeführten syrischen Menschen soll als Gegenleistung ein syrischer Mensch Asyl in Europa bekommen. Man sollte sich nochmal ins Bewusstsein holen, dass wir hier von Menschen und nicht von irgendwelchen Objekten oder materiellen Gegenständen sprechen. Griechenland errichtete dafür militärisch abgesicherte Camps, in denen weder Medien noch unabhängige Organisationen Zutritt haben. Und was ist mit Menschen, die aus Nationen wie Pakistan, Afghanistan oder dem Irak kommen? Die dürfen selbstverständlich in der Türkei bleiben, einem Land, in dem grundlegende Menschenrechte und vor allem Minderheitenrechte de facto nicht existieren, einem Land, in dem Geflüchtete gewaltsam zurück in Bürgerkriegsländer abgeschoben werden, einem Land, in dem insbesondere Geflüchtete staatlicher Willkür, Inhaftierungen und Repression ausgesetzt sind. Auch die Fassade des vermeintlich demokratischen und auf Menschenrechte bedachten Europas, allen voran Deutschland, beginnt allmählich sichtbar zu bröckeln, nicht verwunderlich in Zeiten, in denen ein ganzer Kontinent nach rechts driftet. Jedoch sind ebenso wahrnehmbar vermehrt GegnersternInnen dieser offensichtlich menschenfeindlichen Politik auszumachen. Menschen, die sich noch vor 2 Jahren im Nest des neoliberalen Westens wohlfühlten, beginnen sich allmählich zu politisieren und erkennen, dass Staatlichkeit zu den Wurzeln der gegenwärtigen Krisenherde gehört. Steuern wir hier womöglich bald auf einen großen Knall zu. Die Zeltlager in und um Idomeni. In Idomeni gibt es neben dem Hauptcamp, in dem derzeit ca. 10.000 Menschen leben, 3 weitere Camps. An einer besetzten Tankstelle in Polykastro, die an der Autobahn nach Thessaloniki liegt und etwa 15 Kilometer von Idomeni entfernt ist, leben ca. 2.000 Menschen. Zwischen diesen beiden Camps existieren 2 weitere kleine Camps an einer stillgelegten Tankstelle sowie an einem Hotel mit insgesamt etwa 1.500 Geflüchteten. Der Aufenthalt außerhalb der Zeltstätte gestaltet sich für die meisten dort lebenden Menschen als schwierig. Nur wenige besitzen eine 6-monatige Aufenthaltserlaubnis und dürfen sich frei in Griechenland bewegen. Die griechische Ausländerbehörde bietet sogenannte Skypekals für Geflüchtete an, um sich offiziell zu registrieren. In der Praxis jedoch funktioniert das nicht. Wer sich ohne Erlaubnis außerhalb der Camps bewegt, läuft Gefahr, von der griechischen Polizei in sogenannte Military-Camps gebracht zu werden. Dort droht die Abschiebung in die Türkei, was angesichts der herrschenden Politik der türkischen Regierung mit weiteren Entrechtungen einhergeht. Von den großen NGOs, Internationales Rotes Kreuz, UNHCR, ist weit und breit nichts mehr zu sehen außer deren Zelte, die aber bereits vor Monaten aufgestellt wurden. Diese Organisationen ziehen es offensichtlich vor, in den staatlich gesicherten Militärcamps zu agieren, in denen die Menschen geradezu zu einer Rückkehr in die Türkei verdammt sind, um anschließend ihre großzügige Helfertätigkeit in gewohnter Charity-Manier auf Facebook abzufeiern. Oder um Pressemitteilungen zu veröffentlichen, die nicht nur den Kern des Problems verfehlen, nämlich die Existenz von Grenzen, durch die menschenrechtseinschränkende, staatliche Hoheitsansprüche gesichert werden sollen, sondern mit denen sie sich gar zu Helfershelfern der staatlichen, in diesem Fall der aus dem EU-Türkei-Deal entsprungenen, Abschiebepolitik machen. Von der propagierten Unparteilichkeit dieser NGOs, die sich in erster Linie dazu verschrieben haben, Menschen in Notsituationen Hilfe zu bieten, ist gerade weit und breit nichts zu sehen. Vielmehr ergreifen sie Partei für Staaten wie Griechenland oder die Türkei oder für Staatenbündnisse wie die Europäische Union 2. An der Aufrechterhaltung einer Infrastruktur in diesen Camps ist jedoch weder die griechische Regierung beteiligt, noch sind, wie oben bereits erwähnt, staatlich anerkannte NGOs, ausgenommen Ärzte ohne Grenzen, in diesem Gebiet wahrnehmbar. Vielmehr sind es neben vielen weiteren unabhängigen Organisationen solche Gruppen wie Etelive Mission, Shorbakru, Dresden Balkan Konvoi, Solidarity, Team Banana oder der Franken Konvoi, die zusammen mit den BewohnersternInnen und der umliegenden Bevölkerung den Campalltag organisieren. Hin und wieder gelingt es sogar, aus diesem auszubrechen. Der Wille der Menschen, die scheinbar hermetisch abgeriegelten Grenzen zu überqueren, ist ungebrochen. So versuchten am 14. März 2016 etwa 2.000 Menschen nahe Idomeni, den Grenzfluss von Schamilo nach Mazedonien in die Ortschaft Gevgelija zu überqueren. SupporterSternInnen halfen dabei, die Überquerung des reißenden Flusses für Kinder, kranke und alte Menschen sowie schwangere Frauen mit Hilfe eines gespannten Seils zu erleichtern. Leider glückte die Aktion nicht, denn die meisten Menschen, die die andere Seite des Ufers erreichten, wurden von den mazedonischen Behörden zurück nach Griechenland deportiert. Die öffentliche Debatte drehte sich natürlich im Nachgang nicht um den Kern des Problems, also die Existenz von Grenzen sowie die Politik Europas und der Türkei, sondern um die Frage, wer die OrganisatorSternInnen dieser Aktion gewesen seien. Dies wurde wiederum damit beantwortet, dass ja nur AktivistSternInnen dafür verantwortlich sein könnten. Ausgangspunkt der Debatte bildete dabei der Punkt, dass drei afghanische Menschen, wohlgemerkt selbstverantwortlich handelnde Individuen, beim Versuch, den Fluss zu überqueren, ums Leben kamen. Mit der Schuldsuche geht die Annahme einher, dass Geflüchtete wahrscheinlich gar nicht in der Lage seien, gegen das Unrecht zu kämpfen, welches ihnen widerfährt. Dass es sich bei den in und um Idomeni gestrandeten Menschen jedoch nicht um eine starre, gesichtslose Masse handelt, sondern um Menschen mit Namen, Berufen, Hobbys und eigener Persönlichkeit, das geht aus den allerwenigsten Berichten weißer Medien hervor. Es findet also neben der oben beschriebenen Verfehlung des Kernproblems zudem eine rassistische Betrachtung der Zustände statt. Infolge des Versuchs, durch die Flussüberquerung die Grenze hinter sich zu lassen, kam es natürlich zu massenhaften Ingewahrsamnahmen seitens der griechischen sowie der mazedonischen Polizei. Ein weiterer Versuch, die Mauern zu durchbrechen, fand am Sonntag, dem 10. April 2016, statt. Rund 10.000 Menschen versuchten in Idomeni, den Grenzzaun nach Mazedonien, der direkt ans Camp grenzt, zu überwinden. Das Vorhaben war zum Scheitern verurteilt. Das mazedonische Militär, welches durch Österreich und Kroatien unterstützt wird, antwortete mit Tränengasgranaten, Gummigeschossen und Kampfhubschraubern. Oben bereits erwähnte Debatte wiederholte sich drei, Schuldige wurden gesucht und sind schnell gefunden, das können ja nur AktivistSternInnen organisiert haben. Was mit dieser Taktik der Schuldsuche durch die griechische Regierung erwirkt werden sollte, mussten einige SupporterSternInnen in den Folgetagen an Leib und Seele erfahren. Menschen wurden kriminalisiert, wegen Nichtigkeiten zum Teil mehrere Tage eingesperrt. Menschen mussten körperliche wie seelische Misshandlungen über sich ergehen lassen. PolizistSternInnen versuchten durch Gewalteinwirkung, Geständnisse bezüglich der Vorgänge am 10. April 2016 zu erpressen. Vier auch der Anteil der Menschen, die offensichtlich im Auftrag des griechischen Geheimdienstes agieren, stieg sprunghaft. So konnten vermehrt PKOs mit getönten Scheiben gesichtet werden, aus denen Film- und Videoaufnahmen gemacht wurden. Anquatschversuche von Staatsbediensteten verliefen jedoch zumeist ins Leere, denn besonders clever stellten sie sich dabei nicht an. Was erreicht werden sollte, war allen klar, Durch eine Kriminalisierung und Einschüchterung unabhängiger Supportstrukturen sollte ein Zerfall selbiger erreicht werden. Somit wäre die Schnittstelle zwischen den Menschen, die gezwungen sind, in den Camps zu verbleiben, und den Menschen, die die Möglichkeit haben, das Camp mit grundsätzlichen Dingen wie Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln und Kleidung von außen auszustatten, zerstört. Doch noch immer tummeln sich solidarische Strukturen in und um Idomeni, die Einschüchterungsversuche und das temporäre Sperren der Zufahrtswege zu den Camps haben kaum Wirkung gezeigt. Organisieren, interagieren, harmonisieren. Trotz all der europäisch organisierten Ungerechtigkeit, die auf die Menschen in und um Idomeni und auch deren Unterstützer SternInnen einprallt, trotz all der Repression des griechischen Staates und den bisher erfolglosen Auseinandersetzungen mit dem mazedonischen Militär, bleibt die Aufrechterhaltung der Camp-Infrastruktur eine Meisterleistung in Sachen Selbstorganisation. So schufen die zum Bleiben verdammten Menschen gemeinsam mit Unterstützer SternInnen aus aller Welt verschiedene Bereiche in den Camps, in denen sie zumindest für kurze Zeit abschalten und der Verfahrenheit der eigenen Situation, die Mensch noch nicht einmal selbst zu verantworten hat, entfliehen können. Es werden gemeinsam kreative Proteste organisiert, ab und zu wird gesungen, getanzt, gelacht. In den T-Zelten von Solidarity und dem Dresden-Balkan-Konvoi wird gemeinsam Chai-Tee gekocht, Etelive-E-Mission und die Shorbakru stellen seit Monaten täglich die Versorgung von 15.000 Menschen mit warmen Mahlzeiten sicher. Von Team Banana gibt's frische Bananen und den Kindern wird durch verschiedene Angebote wie Zirkusnachmittage, Tanzstunden oder Basteltage selten langweilig. Grenzenlose Solidarität wird hier großgeschrieben. Es entstehen Freundschaften, die an Intensität kaum zu übertreffen sind. Menschen liegen sich in den Armen, Menschen geben sich Kraft, um den nächsten Tag zu meistern, um die Stimme gegen Grenzen zu erheben, um nach Wegen zu suchen, gegen dieses Unrecht anzukämpfen. Geflüchtete und Supporter-SternInnen treffen sich hier auf einer Ebene. Beyond Idomeni, Griechenland, bleibt Experiment ihr Fläche. In den vergangenen Monaten hörten wir viel aus Griechenland, über das Entstehen solidarischer Strukturen infolge der Finanzkrise, über besetzte Fabriken, die in Arbeiterhand weitergeführt werden, wie das Beispiel Viome zeigt, über ganze Stadtteile, die in Selbstorganisation verwaltet werden, wie wir am Stadtteil Exarchia in Athen sehen können, sowie über einen allgemein stärkeren Zulauf zur anarchistischen Bewegung Griechenlands. Das haben wir nicht zuletzt dem schnellen Versagen der linken Syriza-Regierung zu verdanken, die uns ein Paradebeispiel dafür liefert, dass auch vermeintlich linke Parteien nichts anderes als Herrschaftssicherung und Ausbau zum Ziel haben. Gerade in diesen Zeiten merkt Mensch wieder, welch autoritären Kurs Syriza fährt. Die Bandbreite reicht von der Errichtung von Militärcamps bis hin zur Kriminalisierung von Supportstrukturen. Nichtsdestotrotz sind weite Teile der griechischen Bevölkerung einmal mehr wütend darüber, auf diese Art und Weise regiert zu werden, dazu übergegangen, sich solidarisch miteinander zu organisieren, sich gegenseitig zu helfen und füreinander da zu sein. Diese Hilfe macht auch keinen Halt vor Geflüchteten, ganz im Gegenteil. Menschen in und um Idomeni öffnen ihre Türen, um den Menschen aus den Camps die Möglichkeit zu geben, sich zu waschen oder einfach mal in ruhigerer Atmosphäre einen Kaffee zu trinken. In Athen besetzen Aktivist-SternInnen mehrere öffentliche Gebäude, um den dort gestrandeten Geflüchteten eine mittelfristige Perspektive zu bieten. Angedacht ist, dass die Gebäude den Menschen in Selbstorganisation überlassen werden. Auf der Insel Lesbos existierte lange Zeit das sogenannte No Border Camp, welches von Strukturen, die über den ganzen Erdball verteilt sind, unterstützt wurde. Dieses wurde leider vor wenigen Tagen geräumt. Nichtsdestotrotz und trotz aller widrigen Umstände, die gerade schwer auf vielen Menschen lasten, es bleibt spannend in Griechenland. 1http://www.eurctiv.com/sektion/global-europäe 2 http://www.unormalhoehen.cr.de/presse/nachrichten 3 http://www.spiegel.de/politik/ausland 4 http://aiddeliveryissionmission.org Über den Tellerrand geschaut, Teil 1, ein Anarchosyndikat für Santiago de Chile. Autorin, Pitzke. Hochmotiviert trafen wir uns Mitte April mit 3 Menschen der kleinen, feinen, lokalen anarchosyndikalistischen Gewerkschaft SOV, Sindicato de Oficios Varios, Santiago zu einem Interview. Zurück bleiben leider nur subjektive Erinnerungen, da der Audiomitschnitt im Datenirfana verschwand. Das Interview fand auf Englisch statt und alle 3 zu Interviewenden betonten als Privatpersonen zu sprechen. Zu Beginn des Gespräches befragten wir die 3 zu den Arbeitsbedingungen in ihren Branchen. Dabei kam heraus, dass sowohl im Privat- als auch im öffentlichen Sektor viele Anstellungen nicht beim Kernunternehmen sind, sondern über Subunternehmen oder auf selbstständiger Basis abgewickelt werden. Selbst bei den Wasserwerken sind Leute auf Honorarbasis beschäftigt und haben alle Pflichten, aber keine Sozial- und Krankenversicherung inklusive. Nicht verwunderlich scheint dabei die hierarchische Organisierung des Betriebes. Obwohl hier das Gehalt für chilenische Verhältnisse gut ist, reicht es zwar zum Leben, für eine eigene Wohnung und ein Kind, aber sparen für die Zukunft oder längere Urlaube genießen scheint nicht möglich. Als gewünschte sofortige Veränderung wurde die Begrenzung bzw. Abschaffung des Subunternehmertums genannt. Auch im Gastronomie- und Dienstleistungssektor, Servieren und Kassieren, sieht es düster aus. In diesem arbeiten vorrangig junge Menschen und Studierende, die auf die verschiedenen Nebenjobs angewiesen sind. Die Gehälter liegen zumeist unter dem Mindestlohn, 225.000 Peso, ca. 340 Dollar, pro Monat 45 Stunden Woche. Der Stundenlohn beträgt umgerechnet 2 Dollar. Hinzu kommt, dass keine Sozialversicherungen gezahlt werden. Die widrigen Bedingungen führen dazu, dass Studierende bis zu ihrem Abschluss üblicherweise zu Hause wohnen, da in Santiago de Chile zum Beispiel eine Wohnung ca. 500 Dollar kostet und damit für junge Menschen unbezahlbar ist. Bei Spaziergängen durch die Stadtparks fielen uns die vielen jungen Pärchen auf, welche überall kuschelten. Später wurde uns erklärt, dass es für viele junge Menschen unmöglich ist, Übernachtungsgäste mit in das elterliche Zuhause zu bringen. Was einerseits an der erzkatholischen Sozialisation und andererseits an den sehr beengten Wohnverhältnissen, sehr dünne Wände, liegen kann. Außerdem führen diese Einschränkungen zu hohem persönlichen Druck, schnellstmöglich den Abschluss oder Titel zu machen. Was allerdings nach Aussage einer Studentin nicht zwangsweise eine Änderung der Situation zur Folge hat, da nach dem erfolgreich abgeschlossenen Studium nicht immer ein gut bezahlter Job folgt. Insgesamt sind die Arbeitsbedingungen prekär, auch Gesetze werden nicht eingehalten. Zudem herrscht eine hohe Fluktuation bzw. Rotation des Personals im Gastronomiesektor vor, was eine längerfristige Organisierung erschwert. Als Wunsch für die Zukunft wurde uns die Einhaltung des Mindestlohns genannt. Auch für hochqualifizierte Arbeitskräfte wie Informatikingenieure gelten zum Teil keine geregelten Arbeitszeiten und es werden unbezahlte Überstunden angehäuft. Darüber hinaus ist in der ganzen Stadt die neoliberale Wirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte spürbar. Bis spät in die Nacht hinein versuchen Menschen auf den Straßen alles, von Taschentüchern über DVDs und Essen an improvisierten Ständen zu verkaufen. An vielen Hauptstraßenampeln stehen Menschen mit Lollis, Schokoriegeln und kleinen Gegenständen, um sie den wartenden Autofahrer-Innen anzubieten. Vor den Autos jonglieren junge Menschen, um sich ein wenig Geld zu verdienen. Es gibt in Chile de facto keine soziale Absicherung. Arbeitslosengeld wird für 3 Monate, bei 80% des Lohnes, gezahlt. Wer sich näher mit den Auswirkungen von Privatisierungs- und Deregulierungsprozessen beschäftigen möchte, kann die Recherche mit den Chicago Boys beginnen. Nach diesem kleinen Einblick in die Arbeitswelt von Santiago de Chile ist es nicht verwunderlich, dass sich Menschen organisieren. Einen Ansatzpunkt bietet die SOV, Sindicato de Oficios Varios, in Santiago de Chile. Sie existiert erst seit wenigen Monaten. Die Menschen trafen sich bei einer Infoveranstaltung, die zeigte, dass es noch andere Leute mit den gleichen Interessen gibt. Ein genannter Grund für die Organisierung in einer dezidiert anarchosyndikalistischen Gewerkschaft ist der Aufbau der etablierten, großen Unionen. Diese sind hierarchisch und bürokratisch strukturiert und stehen immer in Verbindung mit politischen Parteien. Es gibt nach eigener Aussage keine anderen, unabhängigen Gewerkschaften in der Stadt. Sie sehen ihr Hauptarbeitsfeld im Hier und Jetzt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und nicht in der zukünftigen Veränderung des gesamten Systems. Für die nächste Zeit steht erstmal die Mitgliedergewinnung im Vordergrund, um langfristig handlungsfähig zu werden. Gerade in der anarchistischen Szene soll für die Notwendigkeit der Organisierung geworben werden. Insgesamt können alle Menschen unabhängig von der Arbeitstätigkeit Mitglied werden. Normalerweise beträgt das Eintrittsalter 18 Jahre, eine Ausnahme gilt für arbeitende Jugendliche ab 14 Jahren. In Chile ist das Arbeitseinstiegsalter zum Teil bei 14 Jahren. Sie beginnen mit einfachen unregistrierten Arbeiten, wie Dinge tragen auf dem Markt oder Hilfsarbeiten in den Läden der Eltern etc. Ein Mittel, um bekannt zu werden, sind Aktionen auf der Straße, wie zum Beispiel die Beteiligung an der 1. Mai-Demonstration mit einem eigenen, kleinen Blog und viel Informationsmaterial. Darüber hinaus soll die Medienarbeit ausgebaut werden. Zudem wollen sie den legalen Status als Gewerkschaft bekommen. Zu der Frage nach Aktionsformen konnten sie aufgrund des Gründungsprozesses noch nicht viel sagen. Für sie sind Demos im Allgemeinen nicht das Hauptelement, da sie keine Breitenwirkung entfalten, ausgenommen die Studierendenproteste 2011 oder die jährlichen Gedenkveranstaltungen zum Sturz Allendes 1973 und damit dem Beginn der Diktatur Pinochet. Die Strategien im Konfliktfall werden von der Anzahl der Gewerkschaftsmitglieder abhängen, sagten sie. Natürlich wollten wir auch wissen, wie viel Zeit sie sich für die Gewerkschaftsarbeit nehmen können. Dabei kam heraus, dass Studierende am flexibelsten sind und sich mehr Zeit zur Verfügung haben. Für Menschen mit einer 45-Stunden-Woche sieht es schwieriger aus, da die Freizeit sehr knapp ist. Kritik haben die drei noch nicht an dieser der Form der gewerkschaftlichen Organisierung, da sie sich aufgrund der nur kurze Zeit zurückliegenden Diskussionen und daraus resultierenden Positionspapieren ziemlich einig sind und die Gruppe noch klein ist. Wobei aber das Ego wohl ab und zu sehr im Vordergrund steht. Abschließend ist es ihrer Ansicht nach wichtig, im Hier und Jetzt zu denken und zu handeln, nicht in der Zukunft schwelgen. Außerdem wollen sie Platz für direkte, freie Gespräche und Diskussionen schaffen. No es solo, a te lo esperamos. Du bist nicht allein, wir warten auf dich. Abschlusssatz eines SOV-Foliers. Mehr Infos gibt es auf der Homepage sovsantiago.wordpress.com. Kontakt sovsantiago@gmail.com. Für Menschen mit Facebook www.facebook.com. Wie lässt sich eine internationale ArbeiterInnen-Assoziation legalisieren, die eine anarcho-kommunistische Zielsetzung hat? Eine Glosse zu den Vorschlägen der spanischen CNT. Von MSC / Übersetzung JT Anmerkung D. Red, diese Glosse erschien in der anarchistischen Zeitschrift Libertad und ist eine Reaktion auf die Beschlüsse des letzten Kongresses der CNT, der anarchosyndikalistischen Gewerkschaft in Spanien, in Bezug auf eine Neuausrichtung ihrer internationalen, der IAA. Ein Link zur englischsprachigen Version dieses Beschlusses findet sich im Kasten am Ende des Artikels. Manchmal schweben einem Stern eher Fragen vor, auf die man lieber keine Antwort haben möchte. Beim Lesen eines aktuellen Kommuniqués unter dem Titel »Die CNT für die Neuausrichtung der IAA. Beschlüsse des 11. Kongresses der CNT zum Internationalismus« stellt sich exakt dieses Gefühl ein. Im Kommuniqué wird zunächst geklärt, welche Fragen der aktuellen internen Befindlichkeit der Internationalen Arbeiterinnen-Assoziation, IAA, zu den Vorschlägen der spanischen Sektion für eine Neuausrichtung der Organisation geführt haben. Die CNT schlägt vor, die IAA auf ein neues Fundament zu stellen und gibt bekannt, dass sie bis dahin ihre Mitgliedsbeiträge zurückhalten wird. Im Beschluss heißt es wörtlich: Es ist erforderlich, die Internationale auf eine legale Grundlage zu stellen, um eine unsachgemäße Nutzung ihres Kürzels durch unbeteiligte Syndikate zu unterbinden, die lediglich ihr Prestige ausnutzen wollen, ohne den Anarchosyndikalismus oder den revolutionären Syndikalismus in der Praxis umzusetzen. Die Konten der Organisation sollten nicht länger auf den Namen von Einzelpersonen geführt werden, sondern auf den Namen der IAA selbst eingetragen sein, um auf diese Weise zu vermeiden, dass wir blind der moralischen Integrität des jeweils mit ihrer Verwaltung betrauten Sekretariats vertrauen müssen. Zu den internen Machtspielchen werde ich mich ausschweigen, aber ich möchte gerne versuchen, mir vorzustellen, wie sich so eine Sache legalisieren ließe. Wenn ich an die Mitte der 1970er Jahre zurückdenke, als die CNT neu gegründet wurde, kommen mir Bilder in den Sinn, wie Juan Gómez Casas und Pedro Barrio der Gruppe Anselmo Lorenzo die Legalisierung der neu gegründeten CNT angehen. Nach 37 Jahren der Diktatur kam nach dem Franquismus die Zeit der Transition, die unter anderem eine Zerschlagung der verassten vertikalen Gewerkschaft 2 vorsah und den demokratischen Handlungsspielraum für Gewerkschaften wie der CCOO, der UGT, der USO und etwas später auch der CNT eröffnete, die sich in kurzer Zeit als dritte gewerkschaftliche Kraft etablierte. Für dieses Ziel genügte es der CNT, dass sich zwei der Mitgliedssyndikate legalisierten und alles war in Butter. Das ist allerdings ihre Geschichte und sie unterscheidet sich von der anderen Organisationen, wie beispielsweise der FORA, 3, die nie eine Legalisierung akzeptierte. Nun ist allerdings die Legalisierung innerhalb eines bestimmten Staates eine Sache. Was passiert jedoch, wenn es sich um eine internationale Organisation handelt, die obendrein die Charakteristiken der IAA aufweist? Ich gehe mal nach dem Ausschlussprinzip vor und nehme mal an, dass die Legalisierung nicht vor dem Mepocherat, 4, angestrebt wird, der vor einiger Zeit dem chilenischen Staat den Krieg erklärt hat. Ich nehme weiterhin an, dass es in Syrien aufgrund des IS ebenfalls an der erforderlichen Rechtssicherheit mangelt und diese wahrscheinlich anarchosyndikalistischen Ideen nicht sehr zugeneigt wären. Die Palästinenser SternInnen haben nicht mal einen Staat, so dass es mit den nötigen Papieren ein wenig schwierig werden würde. Wahrscheinlich sollten wir diese instabile Region komplett streichen. Vielleicht also ein interamerikanisches Gericht. Ich weiß allerdings nicht, ob wir den populistischen Regierungen trauen sollten, die sich auch noch als neoliberal entpuppen. Ich nehme an, dass es besser wäre, auf etwas zu setzen, das Stabilität bietet und keine allzu großen Umwälzungen erwarten lässt. Aber gleichzeitig jemand, der Stern, die in der Lage ist, mehrere Länder platt zu machen, falls diese es wagen sollten, sich zu weit vorzutrauen. Ach, was bieten Atombomben und fette Stacheldraht doch für eine beruhigende Sicherheit? Wir könnten uns aber auch Merkel zuwenden, im Wissen um ihre matriarchale Aura, die so passend ist zur heutigen Zeit, die aber gleichzeitig, wie wir wissen, absolut in der Lage ist, der Bevölkerung anderer, undankbarer, Länder wie etwa Griechenland auf den Köpfen herumzutanzen. Aber was, wenn wir uns in der Europäischen Union legalisieren lassen und Spanien beschließt auszutreten? Und dann ist da noch die Frage, welche Sanktionen oder Strafmaßnahmen denkbar wären für Syndikate, die es wagen, sich unseres Kürzels zu bemächtigen, dass wir so verbissen auf globaler Ebene verteidigen, bewaffnete Drohnen vielleicht. Fragen über Fragen, aber hier ein kleiner Tipp, ich glaube wirklich, dass es das Einfachste wäre, auch für die Faulpelze unter uns wie meiner Wenigkeit, die diesen Text verfasst, es bei der Illegalität zu belassen und sich diesen albernen und überflüssigen Aufwand zu sparen. Die inneren Zwistigkeiten werden die interessierten Kreise schon noch zum gegebenen Zeitpunkt unter sich klären, oder eben nicht. Im letzten Jahrtausend sagte einmal ein Genosse, eine Philosophie, die das Gesetz nicht übertritt, ist eine Philosophie der Knechtschaft, und Raphael Barrett sagte in seinem Buch Mein Anarchismus, auf dass unsere Kinder das Gesetz studieren und es verachten, in unserer postmodernen Realität, Leid, bleibt uns eigentlich nur, uns mit etwas wie dem Folgenden zufrieden zu geben, auf dass unsere Anarcho-Syndikalist-SternInnen das Gesetz studieren und es nicht beklatschen, das ist die Situation, die wir gerade haben, und es sind die Besten ihres Fachs. Beare du med? 1. Anmerkung die Ü. Nach dem Tod des spanischen Diktator Franco Ende 1975 begann sich die CNT, die eine zentrale Rolle in der spanischen Revolution 1936-39 gespielt hatte, dann aber verboten worden war, neu zu formieren. 2. Anmerkung die Ü. Während der Diktaturzeit gab es nur die Einheitsgewerkschaft Organización Sindical Española, OSI, die in der Bevölkerung aber einfach nur Sindicato Fertical hieß. 3. Anmerkung die Ü. Anarcho-syndikalistische Gewerkschaft in Argentinien, die in den 1960ern und 70ern neu gegründet wurde und ebenfalls der EAA angehört. 4. Anmerkung die Ü. Die Mapuche sind die größte indigene Volksgruppe in Chile und Teile davon streben wahlweise mehr Autonomie, einen eigenen nichtstaatlichen Raum oder einen unabhängigen Staat an. Quelle: http://publicacionliberta.w9.com/libertad, Spanisch, Libertad Nummer 68, Buenos Aires, Argentinien, Mai 2016. CNT-Beschluss, http://cnt.es/en/news, Englisch. Bewegung. Anarchistische Stadtpolitik. Teil 1. Die Frage nach dem Was anarchistischer Stadtpolitik setzt bereits voraus, dass es sie gibt, dass es etwas zu denken gibt unter einer Bezeichnung, die äußerst unklar ist und die, soweit ich weiß, durch niemanden beansprucht wird. Auf die Bezeichnung selbst oder darauf, dass sie verwendet wird, kommt es auch nicht so sehr an, sondern darauf, was sie bezeichnet. Es ließe sich ebenso gut und, meiner Ansicht nach, weitgehend synonym von demokratischer, radikaler oder einfach politischer Stadtpolitik sprechen, was lediglich eine andere Reihe von Missverständnissen und Streitfällen provozieren würde. Dennoch ist die Bezeichnung nicht willkürlich gewählt und sei es, weil die andernfalls zu erwartenden Missverständnisse durch sie vermieden werden. Um genau zu sein, habe ich sie gar nicht gewählt, ich wurde gebeten, etwas über das Verhältnis von Anarchismus und Stadtpolitik zu sagen, eine Einladung, die ich gerne angenommen habe. 1. Denn formuliert als Frage scheint mir dieses Verhältnis einen Kristallisationspunkt für Antworten zu bieten, die auf ein allgemeineres Problem der radikalen Linken reagieren. Die Frage nach einer anarchistischen Stadtpolitik antwortet also und will Antworten provozieren in der allgemeineren Lage einer radikalen Linken, der es, wie man heute überall hört, an Visionen fehlt, die nicht mehr vom Ganzen her ins Ganze denkt, die nicht oder zu zaghaft an sich selber glaubt und glauben darf, desorientiert ist und nicht zielbewusst handelt. Die deshalb, umzingelt von Unerträglichkeiten, in Abwehrkämpfen stagniert, nicht zu beginnen weiß, nicht anzieht, nicht wächst. Eine radikale Linke, die nur noch reagiert. Eine solche Diagnose ist nicht ganz falsch und nicht ganz richtig. Ganz sicher aber ist sie zu pauschal, und sie lenkt den Blick ab von all den Ansätzen und Versuchen, die ihr längst praktisch widersprechen. 2. Ein Schon jetzt im Noch nicht und umgekehrt. Die Frage antwortet also auf mein eigenes Bedürfnis und ich denke, dass es nicht nur meines ist, nach einer Stadtpolitik, die sich aus begrenzten Auseinandersetzungen nicht heraushält und darin dennoch radikal auf Befreiung geht. Wahrscheinlich beinhaltet diese doppelte Forderung eine gewisse Selbstüberschreitung und zugleich eine vorwegnehmende Zeitlichkeit, die in einer solchen Stadtpolitik verschränkt wären und sie in Bewegung versetzten, das zugleich eines noch nicht und eines schon jetzt, ein Überschießen und eine praktische Antizipation, eine Unmittelbarkeit in den Mitteln. Denn damit eine Stadtpolitik in sich selbst über sich selbst hinausgeht, hätte sie zwei Aspekte voneinander abhängig zu machen, sie hätte sich erste, gegenwärtig zu halten, dass die konkreten Ziele, auf die sie allerdings mit Entschlossenheit gerichtet ist, keine letzten Ziele sind, in deren Erreichung sie zum Stillstand kommt, und in ihr hätte zweite, zu jeder Zeit ein Modus der Organisation und der Politik selbst wirksam zu sein, der mit allen Herrschaftsverhältnissen bricht. Hiermit ist zugleich ein bedeutendes Problem der gegenwärtigen Linken angesprochen, das, wie mir scheint, ganz wesentlich zu ihrer Orientierungslosigkeit beiträgt und das am treffendsten vielleicht als ihr ontologischer Etatismus bezeichnet werden kann, der dann allerdings im politischen Etatismus zu sich selbst kommt. Ontologischen Etatismus nenne ich die Unfähigkeit, nicht staatliche Formen der Organisation eigentlich zu denken, was mir in der Philosophie, die die radikale Linke gegenwärtig informiert, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, tatsächlich der Fall zu sein scheint, bis hin zu Philosophen wie Simon Critchley, Miguel Abensur oder John Simmons, die unter dem Etikett des Anarchismus selbst mit dem Anarchismus Schluss machen. Es handelt sich hier also um einen breiten Trend, der sich im Vokabular ganz unterschiedlicher philosophischer Schulen eingerichtet hat. 3. Aus genau diesem Grund wird es aber gar keine wirkliche Erneuerung der radikalen Linken geben, die nicht wesentlich anarchistisch wäre, ganz gleich in welcher theoretischen Verfassung der Anarchismus gegenwärtig ist, wie isoliert seine Position noch immer sein mag und wie riskant seine Verteidigung. Zwischen sogenannten Abwehrkämpfen, die mit Forderungen etwa nach bezahlbaren Mieten und sozialem Wohnungsbau verbunden sind, und der kollektiven Aneignung der eigenen Lebensbedingungen, die nicht nur mit jeder Grundrente überhaupt Schluss macht, besteht sicher eine Spannung. Diese Spannung aber muss kein Widerspruch sein, wenn es gelingt, auch die Abwehrkämpfe nicht als lediglich reaktive und ultimativ begrenzte Auseinandersetzungen zu führen, sondern sie als Winkelzüge und situierte Manöver in den Kämpfen um die Ausweitung einer radikalen Kraft neu zu konzipieren, das heißt zu entwerfen. Radikaler Bruch als Anschluss an die Situation. Was ist eine radikale Kraft? Wie man weiß, heißt radikal sein, den Dingen auf den Grund gehen und die Probleme an der Wurzel, lateinisch radix, packen. Die Wurzel einer gegebenen Gesellschaft ist aber diese Gesellschaft selbst und nichts unter oder hinter ihr Gelegenes, so dass es einer radikalen Kraft der Befreiung darum zu tun sein muss, die Organisationsformen selbst dieser Gesellschaft ihrem Ziel gemäß zu transformieren. Jede Transformation aber hat auszugehen von der vorgefundenen Situation, an der allein ihre Praxis ansetzen kann. Die interessante Frage ist also weniger, wie genau ein anarchistisches Gemeinwesen einmal eingerichtet sein wird. Dies mag einige ungefähre Überlegung wert sein, lässt sich aber ohne die daran Beteiligten kaum abmachen. Die weitaus wichtigere Frage lautet, wie ein kämpfendes Subjekt sich in der gegebenen Situation organisiert, die sich ja nicht als Tabula rasa der utopischen Willkür darbietet, sondern alles andere als ideale Voraussetzungen bietet. Dies schließt die Frage danach ein, wie genau die Situation, in der wir uns gegenwärtig befinden, verfasst ist und wie es also möglich ist, eben diese Situation zu verlassen, das heißt zu verwandeln, oder um es mit einem bekannten Anarchisten zu sagen, woran der Sozialismus als Verwirklichung anzuknüpfen hat, das ist die Gestalt der Wirklichkeit, aus der heraus, der entgegen er sich gründen will. 4. Den Bruch mit der Unterwerfung als radikalen Anschluss an die Situation zu konzipieren, bedeutet auch, den Gegensatz von Reform oder Revolution als falsch zurückzuweisen. Die Revolution ist recht eigentlich eine radikale Reform. Was indes nicht genügt, sind Reformismus, konformistischer Anschluss an die Situation ohne Bruch, und Revolutionarismus, der Bruch als Geste, ohne Anschluss an die Situation oder Analyse. Das manisch-depressive Bewusstsein des falschen Gegensatzes von Reform oder Revolution lässt sich an der neueren Kommunisierung gut exemplifizieren. Exkurs zur Kommunisierung. Die Konzeption selbst der Kommunisierung ist alt und wahrscheinlich eine Fernwirkung spätestens der Lehren, die die verstreuten Exilant-SternInnen der Pariser Kommune nach der Niederschlagung der Erhebung fast einer ganzen Stadt im Frühjahr 1871 gezogen haben. Konnte die universelle Republik nicht auf einen Schlag eingeführt werden, so muss stehe die Revolution womöglich als ein länger währender Prozess des Aufbaus einer Kraft, welcher der offenen Erhebung vorausgeht, neu gefasstalt werden. Mitte der 1890er Jahre war es in Deutschland insbesondere die harte Repression gegen die anarchistische Agitation, die einige Anarchist-SternInnen dazu veranlasste, den wirtschaftlichen Kampf möglichst durch die Umgestaltung der Arbeitergewerkschaften zu freien Produktions- und Konsumptionsgruppen 5 neu zu beleben. 6 In der programmatischen Schrift Ein Weg zur Befreiung der Arbeiterklasse, 1895, des jungen Gustav Landauer gilt die gewaltsame Auflehnung einer größeren Masse gegen die Staatsgewalt und ihr Militär unter den gegebenen Umständen und noch auf lange Sicht als aussichtslos, verderblich und unerwünscht im höchsten Maße. 7 Dass es dazu auch nicht kommen wird, heißt lediglich, wir werden keine Niederlage erleiden, eben dort. 5 Die Niederlage und der Tod zehntausender Kommunard-SternInnen im Mai 1871 taten der Bedeutung des Ereignisses von Paris als Geschichtszeichen keinen Abbruch, aber sie haben diese Bedeutung dahingehend geprägt, dass noch eine gänzlich andere Konzeption der Revolution selbst entwickelt worden ist, nämlich der Revolution als sofort beginnender Prozess der Kommunisierung. Wir warten nicht auf die Revolution, schreibt Gustav Landauer noch 1908 in diesem Sinne, damit dann der Sozialismus beginne, sondern wir fangen an, den Sozialismus zur Wirklichkeit zu machen, damit dadurch der große Umschwung komme. 8 Dies ist, ganz allgemein gesprochen, der Bruch als Anschluss an die Situation. Die Kommunisierung im engeren Sinn und unter dieser Bezeichnung ist nach den Niederlagen des Juni 1968 im linkskommunistischen Milieu Frankreichs entstanden und beschreibt die Revolution nicht für den Kommunismus, sondern durch den Kommunismus. Vielleicht ist es kein Zufall, wenn sie nach den teils gescheiterten, teils unterlegenen, aber deshalb nicht wirkungslosen Aufständen der vergangenen Jahre wiederum ins Blickfeld rückt. Ihrem erklärten Anspruch nach beginnt die Kommunisierung sofort, ohne Übergangsphase und unter den gegebenen Bedingungen mit der Rekonfiguration der gesellschaftlichen Verkehrsformen und Beziehungen. 9 Die Kommunisierung, wie man sie heute vor allem versteht, wiederholt jedoch, wie mir scheint, einen alten, zuletzt französischen Konflikt, indem sie in ein voluntaristisches, humanistisches und ein deterministisches, strukturalistisches Spektrum zerfällt, spiegelt sie in sich selbst ihr grundsätzliches Dilemma, Gesellschaft als eine strukturierte Totalität zu denken, die durch die kapitalistische Produktionsweise in all ihren Äußerungen vollends bestimmt ist. So wird die dominante Kommunisierung, deren beide Seiten diese, ehrlich gesagt theoretisch recht genügsame, Voraussetzung akzeptieren, zwischen den Klippen eines deterministischen Fatalismus und eines voluntaristischen Insurrektionalismus hin und her geworfen. Die hiesige Rezeption scheint dieses Manko der neueren Kommunisierung vollends zu zementieren und den eigenen Anspruch des sofortigen Beginnens somit ad absurdum zu führen. Im Vorwort zu einem 2014 erschienenen Band, der die Debatte für das deutschsprachige Publikum umreißt, gibt der bekiffte Herausgeber Doc Sportello den Grund für die Ablehnung eines mit Aufruf 10 betitelten Textes als Beitrag zur zweiten Nummer der Zeitschrift Meeting folgendermaßen wieder: Der zentrale Kritikpunkt ist die Idee, der Kommunismus wäre bereits innerhalb des Kapitalismus möglich, also, dass man meinen könnte, die kommunisierende Tätigkeit sei hier und jetzt möglich. In den gegenwärtigen Bedingungen der durch das Geld, das Privateigentum, die Zirkulationsweise der Güter, Reichtümer, Wissen und so weiter vermittelten Beziehungen, anders gesagt, in den wirtschaftlichen Bedingungen dieser Gesellschaft 11 eine solche, totalisierende Beschreibung der gegenwärtigen Situation vom Standpunkt kapitalistischer Produktionsweise macht die Kommunisierung natürlich undenkbar, es sei denn in theologischen Begriffen als das Wunder des Aufstands, dessen Herrlichkeit plötzlich durch die Wolken bricht und kassiert ihren ursprünglichen, aus anarchistischer Sicht interessanten Impuls. Die kommunisierende Tätigkeit, die nicht unter den gegebenen Bedingungen bereits hier und jetzt möglich ist, ist ganz einfach ein Nichts. Wenn es eine anarchistische Stadtpolitik gibt, so nur, weil man den traurigen Heroismus der Diagnose einer totalisierten Situation, des Kapitalismus, dieser Gesellschaft, und das schlechte Paar Voluntarismus-Determinismus, das dieser Diagnose korreliert, zuvor zurückgewiesen hat. Freie oder unterworfene Gesellschaft. Hat man die Auffassung der Geschichte als Fatum abgetan, so ist es zugleich notwendig, einen anderen Irrtum zu vermeiden. Es ist also notwendig, die ganz und gar ideologische Vorstellung zurückzuweisen, dass wir bloß aufgrund der bürgerlichen Freiheiten, die für die westlichen Demokratien kennzeichnend sind, bereits in freien Gesellschaften leben würden. Es ist stattdessen nötig, anzuerkennen und vor allem deutlich auszusprechen, dass wir in den parlamentarischen, der Sache nach oligarchischen Demokratien tatsächlich in Gesellschaften der Unterwerfung leben. Man muss sagen, was man auch aufgrund ihrer bürgerlichen Freiheit noch relativ gefahrlos sagen kann, nämlich dass die ständige Delegation von politischer wie ökonomischer Verantwortung, die systematische Trennung von den Bedingungen der eigenen Existenz im parlamentarischen System ebenso wie in der abhängigen Arbeit, das heißt die fortgesetzte und umfassende Abtrittung oder Überlassung unseres Lebens und der tatsächlich handlungsfähigen Verantwortung für dasselbe an Bosse hier wie dort, längst eine tiefgreifende Mutlosigkeit, eine dumpfe Resignation, eine um sich greifende Verdummung bei den allermeisten notwendig produziert haben. 12 Zugleich ist es kaum noch möglich, diese so diffuse wie verbreitete Trauer als solche zu wissen und aus ihrer Ursache zu erkennen. Die Verdrängung selbst dieses Wissens wird überall verdrängt, um leidlich weiterleben zu können in der freien Gesellschaft. Diese sogenannte freie Gesellschaft ist ein Hohn. Sie ist vielmehr ein ganzes System der traumatischen Enteignung der eigenen Kraft und Lebenszeit, der Einklammerung des eigenen Handelns und der Verdummung im großen Stil. Die ihrer eigentlichen Wirksamkeit entkleideten und massenhaft vereinzelten Einzelnen sprechen die Wahrheit der staatlich-kapitalistischen Vergesellschaftung präzise aus, das heißt den Fatalismus gegenüber der heraufziehenden sozioökologischen Katastrophe, den diese überall produziert, wenn sie sagen, man könne ja doch nichts machen und es gehe sie nichts an. Der Parlamentarismus und die abhängige Arbeit haben ganz einfach den Effekt einer systematischen Erziehung zur Verantwortungslosigkeit, zur Distanzierung von sich selbst und vom eigenen Handeln, letztlich zur Reduktion der Einzelnen, die dem Verhängnis je allein gegenüberstehen, auf die primitivsten Funktionen ihrer unmittelbaren Selbstbehauptung, wie sie heute etwa in der Kälte gegen das Schicksal der Geflüchteten zutage tritt, im Avantgardismus der AfD, was die Militarisierung ihrer Abwehr anbelangt, oder in der Renaissance aggressiver Nationalismen überall. Nicht die Dummheit, der Konformismus und die Gleichgültigkeit der Einzelnen sind aber anzuklagen, sondern die Einrichtung der Gesellschaften, welche sie notwendig aus sich hervortreiben. 13 Ihr ist eine ganz andere Einrichtung entgegenzusetzen, in der die Einzelnen ihre Selbstbestimmung kollektiv organisieren. Entweder diese demokratische Revolution, das heißt Anarchie, oder die Barbarei. Zu einer anarchistischen Stadtpolitik sowie überhaupt dazu, unsere überaus verfahrene Lage grundlegend zu ändern, gehören also, wie mir scheint, zunächst ein stolzer Wille zur Radikalität im Denken und im Handeln, ein Stolz gleichsam der Vernunft, unabhängig von kurzfristigen Hoffnungen, auch Heiterkeit im Ernst, Zuversicht, Lust am Versuchen und ein Mut zur Peinlichkeit der großen Träumerei gegen eine stets vorsichtig distanzierte Suffisanz und ihr kleinliches, tatenloses Denken. Es ist wichtig, radikal zu denken und die Situation von vornherein planetarisch zu erfassen. Nach allem aber, was sich gegenwärtig zeigt, die Dominanz von Staat und Kapital über die demokratische, das heißt anarchistische Bewegung, die klimatischen Veränderungen, die Proliferation gewaltsamer Konflikte, die Servilität der meisten Intellektuellen, der verbreitete Konformismus sogar großer Teile der Jugend und so weiter, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir in ein Zeitalter der Katastrophen, der krisenhaften Zuspitzung und extremen Brutalisierung eintreten. Es ist auch deutlich, dass es aktuell noch keine emanzipatorische Organisierung gibt, die dieser Situation entspricht und ihren dominanten Tendenzen viel entgegenzusetzen hätte. Nichts anderes aber ist der Horizont und zugleich die Aufgabe anarchistischer Stadtpolitik. Eins der Text basiert auf einem Vortrag, der am 21. April 2016 in der Schankwirtschaft Leidag in Berlin gehalten wurde. Der Abend wurde veranstaltet vom Kiezladen Friedel 54 in Kooperation mit der Gustav Landauer Denkmalinitiative, Berlin. Zwei, wer nur immer auf das Entgegenstehende blickt, weiß von wegen nicht viel zu sagen. Derer gibt es viele. Drei, oftmals sind es dann die jedem Gemeinwesen innerliche Undurchsichtigkeit oder zeitliche Differenz seiner Organisierung, seine Tendenz zur institutionellen Verhärtung, seine unabschließbare Strittigkeit oder überhaupt seine konstituierte Gestalt, die theoretisch hypostasiert, das heißt verdinglicht werden und denen auf unterschiedliche Weise die Rolle zukommt, das Theorem der Staatlichkeit mit der Aura der Ewigkeit zu umgeben und mit philosophischen Weinen zu versehen. Ich weiß nicht, ob diese Gefahr und dieses sehr reale Hemmnis überhaupt gesehen werden oder ob ihnen schon irgendwo effektiv begegnet wird, was es erfordern würde, den jeweiligen Diskursen auf den Grund zu gehen. Dazu scheint der gegenwärtige Anarchismus oft genug ausgelastet mit historischer Bestandssicherung, allerdings theoretisch kaum in der Lage zu sein, selbst wenn es ihm gelingt, das anti-intellektuelle Ressentiment und den platten Praktizismus in den eigenen Reihen zurückzuweisen. Wenn der Anarchismus heute zwar mit Recht an seiner Anti-Staatlichkeit festhält, so tut er dies nicht selten gewissermaßen naiv, das heißt ohne sich dieser Anfechtungen überhaupt bewusst und auf der Höhe des Problems zu sein. 4. Gustav Landauer, ein Brief über die anarchistischen Kommunisten, in der Siegbert Wolf, H.G., Anarchismus, Glas BD 2, Seite 303 bis 312, hier Seite 304. 5. Noch weiter haben wir's gebracht, in Der Sozialist V. 2, 12.01.1895, zitiert nach Tilman Leder, Die Politik eines Antipolitikers. Eine politische Biografie Gustav Landauers, Glas BD 10, Lich, Hessen 2014, Seite 173. 6. Wo gibt es heute in Deutschland eine radikale Konsumgenossenschaft oder auch nur die ernsthafte Erwägung dieser Möglichkeit? 7. Gustav Landauer, Ein Weg zur Befreiung der Arbeiterklasse, Berlin 1895, Seite 4, online unter WPME A2EQVP5Q. 8. Gustav Landauer, Das erste Flugblatt, Was will der Sozialistische Bund? In Der Siegbert Wolf, H.G., Antipolitik, Glas BD 3.1, Seite 130 bis 134, hier Seite 131. 9. Weitere wichtige Aspekte dieser bemerkenswerten Strömung sind: 1. die Aufgabe der Arbeiteridentität als positive Bezugsgröße und stattdessen ihre Theoretisierung als eine Seite der artikulierten Einheit von Arbeit und Kapital, zweite, eine relativ oberflächliche und unscharfe Kritik der Arbeiterselbstverwaltung, sowie dritte, eine Kritik der staatlichen Bündnispolitik des Antifaschismus, die davon ausgeht, dass der Staat seiner demokratischen oder diktatorischen Form in letzter Instanz gleichgültig gegenübersteht. VGL insbesondere. Die Zeitschrift Endnotes Nummer 1, Preliminary Materials for a Balanced Development Century, Oct. 2008, auch, communisierung.net. 10 online unter, bloom0101.org. 11 Doc Sportello, HG, Die Revolution als Kommunisierung. Kommunisierung BD1, Seite 12, Vergleiche, communisierung.net. 12 Die abhängige Arbeit ist in einem weiteren Sinn überhaupt die Produktion unter den Bedingungen des Marktes und der kapitalistischen Konkurrenz. Dabei ist es von entscheidender Wichtigkeit, die übergreifenden Dynamiken der sachlich vermittelten Form kapitalistischer Herrschaft anzuerkennen, ohne sie jedoch zu totalisieren, was ganz einfach ihrer ohnehin üblichen Entpolitisierung gleichkäme. Zwischen die Analyse der kapitalistischen Produktionsweise, unter der Perspektive ihres idealen Funktionierens, und die technokratische Apologie sogenannter Sachzwänge passte ansonsten kein Blatt Papier mehr. Die Anerkennung der Herrschaft als sachlich vermittelt wäre ganz einfach, die Anerkennung der Herrschaft und von der Unterwerfung unter den Sachzwang nicht mehr zu unterscheiden. 13 Da die bürgerliche Ideologie die gegenwärtige Gesellschaft zur freien und offenen verklärt und es ihr gar nicht einfällt, sie radikal zu kritisieren, begeht sie regelmäßig die Dummheit, diese Gesellschaft gegen eben jene Subjekte verteidigen zu wollen, die sie hervorbringt. Knufflige Linksliberale, denen nichts anderes übrig bleibt, als in Verachtung für die Verderbtheit der Einzelnen zu entbrennen, und zwar umso inbrünstiger, je rückhaltloser sie von der freien Gesellschaft delirieren, sind deshalb in Zeiten von Pegida und AfD wieder Legion. Der anarchistischen Bewegung ein Gedächtnis geben. Ein Interview mit zwei Genossen vom Anarchiv in Neustadt an der Weinstraße. In der Selbstbeschreibung des Anarchivs heißt es: Es ist ein Gedächtnis der Bewegung, denn Anarchismus findet normalerweise in der offiziellen Geschichtsschreibung keinen Platz, und dieser Erfahrungsschatz wäre wahrscheinlich für alle Zeiten verloren, wenn es solche Archive nicht gäbe. Ziel des Anarchivs ist es, Publikationen zur anarchistischen Praxis und Theorie für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Beschreibt doch mal im Allgemeinen, was das Anarchiv ist und was es dort so gibt. Das Anarchiv wurde von Horst Stohwasser im Jahre 1971 in Wetzlar gegründet, wo es in seinen Anfängen Anarchistisches Dokumentationszentrum, ADZ, hieß. Es gibt Bücher, Zeitungen, Schriftwechsel, Tonaufnahmen, Bilddokumente, sowie Filmaufnahmen. Neben einer großen Anzahl deutschsprachiger anarchistischer Publikationen, welche den Schwerpunkt bilden, gibt es auch viele internationale Dokumente, zum Beispiel auch japanische oder arabische anarchistische Zeitungen und Bücher. Das Anarchiv beinhaltet vornehmlich Historisches, teilweise reichen die Dokumente bis in die heutige Zeit. Ein wichtiger Bestandteil sind außerdem Unterlagen, Dokumente und Protokolle der neuen anarchistischen Bewegung ab 1968. Weiterhin gibt es eine fast komplette Dokumentation der VAUD und der FAU, außerdem ist es zum Beispiel möglich, den Schriftwechsel der Föderation Freiheitlicher Sozialisten FFS, deutschsprachige anarcho-syndikalistische Organisation von 1945 bis 1960 aus ehemaligen Mitgliedern der VAUD, AMD, in, einzusehen, in welchem sie sich über die damalige politische Lage, Perspektiven der anarchistischen Bewegung, aber auch private Dinge, wie zum Beispiel den Hinweis, dass Rudolf Rocker demnächst Geburtstag habe, man dürfe nicht vergessen, ihm zu gratulieren. Um ein paar Zahlen zu nennen, Es gibt ca. 2000 Bücher und Broschüren mit direktem libertären Bezug, ca. 100 katalogisierte spanische Presseerzeugnisse mit anarchistischem Bezug, unzählige anderssprachige anarchistische Presseerzeugnisse, Schriftverkehr, persönliche Unterlagen, dokumentarische Dossiers von deutschsprachigen Anarchist-SternInnen in ca. 100 Ordnern, Sammlungen von verstorbenen Anarchist-SternInnen, zum Beispiel Augustin Sushi, wissenschaftliche Arbeiten, unveröffentlichte Dissertationen und anderes. Das Anarchiv soll mithelfen, die Geschichte des Anarchismus festzuhalten, denn diese Geschichte müssen wir selbst schreiben, das macht niemand anderes. Neuerdings seid ihr umgezogen. Wie ist es dazu gekommen und wo befindet sich das Anarchiv jetzt? Der Beginn des Anarchiv geht, wie oben schon erwähnt, zurück ins Jahr 1971, nach Wetzlar, wo Horst Stohwasser und sein Bruder Klaus begonnen haben, anarchistische Publikationen aller Art zu sammeln. 1987 zog Horst Stohwasser im Rahmen des Projekt A nach Neustadt an der Weinstraße, wo er seine Sammlung in seiner WG und später in seiner Wohnung unterbrachte. Kleine Anekdote: In ausgerechnet diesem Haus ist die schwarz-rot-goldene Fahne für das Hambacher Fest genäht worden. Mit dem Scheitern des Projektes A in Neustadt zog sich Horst aus der aktiven Arbeit zurück, er schrieb auch nicht mehr, sammelte und archivierte aber fleißig weiter. Es dauerte bis Oktober 2004, bis sich Horst dazu entschloss, zusammen mit einer Gruppe von Menschen, das Anarchiv wieder öffentlich zugänglich zu machen. Geschehen sollte dies unter dem Namen Max-Nettlau-Institut. Wegen massiver gesundheitlicher Probleme, seine Kinderlähmung machte ihm wieder schwer zu schaffen, musste er Ende 2014 zuerst seinen Beruf und dann seine Wohnung aufgeben. Der Plan war nun, das Archiv in dem damals gerade entstehenden Wohnprojekt Eilhardshof in Neustadt unterzubringen. Da es jedoch akut aus der Wohnung in der Neustadter Hauptstraße raus musste, wurde es in einer Lagerhalle ca. 10 Kilometer von Neustadt gebracht, wo es die nächsten 3 Jahre für niemanden einsehbar gelagert wurde. Als Horst im August 2009 plötzlich verstarb, fanden sich einige Freunde und Genossen zusammen und belebten das Max-Nettlau-Institut neu, benannten es aber, Horst zu Ehren, in Horst-Stohwasser-Institut um. Ein Genosse aus Speyer bot an, das Anarchiv ein paar Jahre bei sich im Haus unterzubringen. Dort konnten die Sachen ausgepackt werden und es gab auch wieder für Besucher, SternInnen die Möglichkeit, das Anarchiv zu besichtigen und dort zu forschen und zu arbeiten. Nachdem das Anarchiv nun für ein paar Jahre in Speyer war, bekamen wir Ende letzten Jahres vom Ökohof in Neustadt, der dem Verein Wespe e.V. Werk selbst verwaltete Projekte und Einrichtungen, quasi dem Restbestand des Projekts A, gehört, das Angebot, das Anarchiv dort unterzubringen. Also, Baktote Rots sozusagen. Seit März 2016 ist das Anarchiv nun wieder in Neustadt an der Weinstraße. Habt ihr Sachen, von denen ihr sagt, die sind eine besondere Erwähnung wert und was sind so die ältesten Sachen, die ihr habt? Im Anarchiv gibt es zum Beispiel den Nachlass von Augustin Sushi und eine Fotosammlung von seinem Aufenthalt in Kuba, die er selbst gemacht hat. Außerdem eine Sammlung von Bänden über Geographie, die Elise Reclus verfasst hat. Horst Stohwasser hat die von einem Genossen aus Spanien zugeschickt bekommen. Dieser hatte die Umschläge abgerissen, damit der Versand nicht so teuer ist. Die Bücher wurden dann neu gebunden, nachdem sie hier waren. Außerdem interessant, wie oben schon erwähnt, die Korrespondenz der Föderation Freiheitlicher Sozialisten von 1947 bis 1953. Es gibt Schriften von Richard Wagner, der in seiner Jugend Anarchist und mit Michael Bakunin befreundet war. Richard Wagner hatte solche Sachen geschrieben, als er in Dresden mit Bakunin auf den Barrikaden stand. Außerdem gibt es viele alte Zeitungen aus den 1890er Jahren oder zum Beispiel Exemplare, teilweise sogar ganze Jahrgänge, der Zeitung Morgenröte von Gustav Landauer oder Fanal von Erich Mühsam. Aus den 1920er Jahren sind viele Ausgaben der Zeitung Der Syndikalist vorhanden, sowie unter anderem Flugblätter der VOD und einzelnen Syndikaten wie dem Syndikat der Binnenschiffer, damals eine wichtige Gewerkschaft. Bekommt ihr heute noch Sachen geschickt, beziehungsweise archiviert ihr auch heute erscheinende Publikationen? Nein, heute bekommen wir im Gegensatz zu früher keine Sachen mehr zugeschickt. Wenn wir außerdem anfangen würden, alles zu archivieren, hätten wir ganz schnell ein Raumproblem. Ist das überhaupt sinnvoll? Bei der GAIDAV zum Beispiel ist es ja so, dass es sie auch im Internet zu lesen gibt. Im Moment liegt unser Hauptaugenmerk darauf, alte Sachen zu vervollständigen und schon vorhandene Sachen zu digitalisieren. Erstens sind die Materialien dann ja auch geschützter und zweitens ist es einfacher übers Internet darauf zu zugreifen und Interessierte müssen nicht extra nach Neustadt kommen, wobei das Flair, von solchen historischen Dokumenten umgeben zu sein und diese zu sichten natürlich auch was Besonderes ist. Wie gesagt, wollen wir im Moment alles digitalisieren, verschlagworten und auf eine angemessene Archivierung achten. Es wäre super, besseres Archivierungsmaterial zu haben, um beispielsweise Dinge wie alte Zeitungen betrachten zu können, ohne sie anfassen zu müssen. Faktoren wie beispielsweise die richtige Helligkeit, Feuchtigkeit müssen beachtet werden, um die Sachen noch lange erhalten zu können. Was hat es mit Horst Stohwasser, Projekt Anarchismus und Neustadt an der Weinstraße auf sich? Der Gedanke beim Projekt Anarchismus ist, ähnlich wie bei Gustav Landauer, es Landkommunen, im Hier und Jetzt Projekte zu gründen, anhand derer Anarchismus vorgelebt werden soll, um Menschen zu zeigen, wie das praktisch funktioniert und um so die Ideen besser in die Gesellschaft hineinwirken zu lassen. Solche anarchistischen Projekte sollten den Anarchismus raus aus einem Ghetto holen. Beim Projekt Anarchismus ist der Gedanke auch, diese Projekte in einem bürgerlichen Milieu, zum Beispiel in einer mittelgroßen Stadt zu gründen. Ein weiterer Gedanke des Projekt Anarchismus ist, dass Projekte miteinander zu sogenannten Doppelprojekten verbunden sind. Also Projekte, die finanziell gut laufen, zum Beispiel eine Schreinerei, mit Projekten, die finanziell nicht gut laufen, zum Beispiel einem Verlag für anarchistische Literatur. Horst Stohwasser war der Hauptinitiator des Projekt A und ist deswegen nach Neustadt an der Weinstraße gezogen. 1987 ging es los, es wurden in Neustadt Läden und Kollektivbetriebe gegründet. Sie hatten außerdem ein Netzwerk gegründet, Wespe, Seite oben, welches noch heute in kleinerem Umfang existiert. Projekt A funktioniert zunächst recht erfolgreich, nach einiger Zeit gab es mehr und mehr Probleme, 1994 kam es dann zu Eklat und das Projekt brach auseinander. Horst zog sich daraufhin ins Privatleben zurück, schrieb nicht mehr, sammelte jedoch weiter Materialien für das Anarchiv. Ab Ende 2004 wurde er wieder aktiv, fing wieder an zu schreiben und Vorträge zu halten. Er schrieb mehrere neue Bücher, Anzieher ging für die Anarchie, Auf den Spuren des Glücks, und er überarbeitete sein Hauptwerk Freiheit pur, das dann im März 2007 unter dem neuen Titel Anarchie wieder aufgelegt wurde. Geplant hatte er auch eine dreibändige Aufarbeitung des Projektes A mit Dokumenten, aktuellen Interviews mit ehemaligen Beteiligten und einem Ausblick. Durch seinen plötzlichen Tod, der uns alle erschütterte, kam dieses Projekt aber leider nicht mehr zustande. Gibt es heute noch Kollektive aus der Projekt A-Zeit? Gibt es anarchistische Aktivitäten? Es gibt in Neustadt noch immer Betriebe, die aus der Projekt A-Zeit stammen. Zum Beispiel den Verein Wespe, dem der Ökohof gehört, einen Naturkostladen, eine Buchhandlung, ein Wirtshaus, den Kulturverein Wespennest, eine Schreinerei, ein Chemielabor, sowie eine Ökologistik-Spedition. Diese Betriebe sind teilweise noch Kollektivbetriebe, die ohne Chefstern in arbeiten. Teilweise haben die Kollektive Angestellte. Es gibt auch noch Anarchist-SternInnen in den Betrieben. Gerade auf deren Wirken ist das Anarchiv wieder nach Neustadt gekommen. Die eben genannten Betriebe unterstützen das Anarchiv zum Beispiel finanziell oder auch, indem Räume zur Verfügung gestellt werden. Außerdem gibt es in Neustadt noch eine FAU, Lokalföderation, mit einem Allgemeinen und einem Kultursyndikat. Von 2007 bis 2010 gab es noch den Tante-Emma-Laden, Libertäres Zentrum, einen INFO-Laden und Treffpunkt, der von verschiedenen Gruppen und Einzelpersonen getragen wurde. Welche anderen deutschsprachigen Archive mit libertären Inhalten gibt es noch? Seid ihr vernetzt? In Bremen gibt es noch das Institut für Syndikalismusforschung, außerdem das FAU-Archiv in Düsseldorf. Die Anarchistische Bibliothek Wien hat uns sehr geholfen, die nötige Struktur für eine Archivierung der Materialien aufzubauen. Außerdem haben wir gemeinsam mit den Wiener GenossstärnInnen angefangen, eine gemeinsame Datenbank zu erstellen, welche aber noch nicht fertiggestellt ist. Die Bibliothek in Wien hat uns auch teilweise Materialien überlassen. Was habt ihr für die Zukunft geplant? Wir wollen die deutschsprachigen Zeitungen sichten, digitalisieren und jahrgangsweise erfassen. Außerdem wollen wir Materialien anschaffen, um die Dokumente gut und sachgerecht archivieren zu können. Hierfür braucht es nämlich spezielle Materialien, wie zum Beispiel säurebindendes Zwischenlagenpapier, welche die Papiere noch gut und möglichst lange erhalten. Hierfür sind wir auf Spende angewiesen. K2000 Euro bräuchten wir, um die nötigsten Anschaffungen vorzunehmen. Außerdem soll das Anarchiv auch Raum bieten für Menschen, die sich libertär vernetzen wollen, Recherche für wissenschaftliche Arbeiten ermöglichen oder Interessierten die Gelegenheit geben, anarchistische Geschichte zu erfahren, denn diese wird nirgendwo sonst festgehalten. Vielen Dank für das Interview. Carsten. Wer uns besuchen möchte, erreicht uns über unsere E-Mail-Adresse info@anarchiv.de. Homepage www.anarchiv.de. Zu Horst Stohwasser http://www.dadaweb.de/wiki http://deu.anarchopedia.org/horst-stohwasser. Wer etwas spenden möchte. Bankverbindung. Horst Stohwasser Institut. Sparkasse Reinhard. IBAN D55546512000537-9722. BIC Malade 51 DKH. Ich schreibe hier als Person, die sich dem Braunkohlewiderstand im Rheinland und vor allem der Hambacher Forstbesetzung seit einigen Jahren verbunden fühlt, die sich als Anarchist Stern-In definiert und nicht als Teil von Ende Gelände sieht. Dieser Beitrag soll die Erfolge von Ende Gelände würdigen, aber dennoch meine subjektive Kritik zum Ausdruck bringen. Analyse und Diskussion. Ende Gelände, alles super. Viva laut Onomia. Eine solidarische Kritik. Das Lausitzer Energie- und Klimacamp. Es könnte so schön sein. Als ich am Montag auf dem Lausitzer Energie- und Klimacamp bei Proschim ankomme, scheint die Sonne, es ist warm, fast sommerlich. Ein paar Zelte stehen schon ganz idyllisch um einen kleinen Teich herum. Auf einer Wiese sind bereits viele große Zelte aufgebaut, und anderes ein Infozelt, ein Zirkuszelt für Pöllner, mehrere Workshop-Zelte, der Essensbereich, sogar eine Bar. Auch für rechtliche, medizinische und RNS-Strukturen ist gesorgt. Außerdem gibt es Kompostklos, eigenen Solarstrom und Internet. Ein vielfältiges Programm für die nächsten Tage verspricht Abwechslung, Exkursionen, Workshops rund um Kohle und Klima und etwas mehr, sowie Aktions- und Erste-Hilfe-Trainings, Podiumsdiskussionen, ein Volleyballturnier zwischen Lokalen und Camp-Menschen, Filme, Konzerte und Theater. Die Braunkohle in der Lausitz. Ja, es könnte, fast, alles so schön sein, wenn da nur nicht dieses Loch wäre. Genauer gesagt, die 4 Braunkohletagebaue mit dazugehörigen Kraftwerken. Braunkohle ist der dreckigste Energieträger weltweit. Von der angeblichen Energiewende merken Natur, Tier und Mensch hier und anderswo noch nichts, und das wird sich auch in den nächsten Jahrzehnten nicht ändern. Denn vor allem ist der Abbau und die Verstromung von Braunkohle ein schmutziges Geschäft, und das bezieht sich nicht nur auf Feinstaub, CO2, radioaktive Partikel, landschaftliche Zerstörung und Zwangsumsiedlungen. Es geht um Profit, und dahinter steht eine riesige Kohlelobby, die tief verwurzelt in Konzernen, Behörden und Regierung sitzt. Der schwedische Staatskonzern Vattenfall, der bisher den Abbau in der Lausitz betrieben hat, plant gerade, den Braunkohlesektor zu verkaufen, weil die schwedische Regierung jetzt nämlich grün ist und ihre CO2-Bilanz deutlich senken will. Und Braunkohle ist, das ist schon bei der schwedischen Regierung angekommen, gar nicht grün. Fraglich ist dabei, wie grün es eigentlich ist, die Braunkohlesparte zu verkaufen, anstatt die Tagebaue stillzulegen. Der neue Käufer, das Energieversorgungsunternehmen EPH mit Sitz in Prag, gilt als sehr undurchsichtig und intransparent. Die EPH tritt in Deutschland schon als Eigentümerin, über drei Ecken, der MIBRAG, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft MBH, in Erscheinung und hat dort bereits den Ruf eines Heuschreckenunternehmens, das heißt, sie ziehen maximale Gewinne in kurzer Zeit aus der Region, ohne die klimatischen und sozialen Folgen zu bedenken. Widerstand gegen Braunkohle und das System, das ihn ermöglicht. Von den 4 Braunkohlerevieren in Deutschland regt sich vor allem im Rheinland und zunehmend in der Lausitz Widerstand, der zum Teil ähnlich aufgebaut ist. Zum einen haben wir dort die BürgersternInnen-Initiativen und lokalen Bündnisse, die oftmals schon sehr viele Jahre aktiv sind. Dann gibt es seit 2010 im Rheinland und seit 2011 in der Lausitz die jährlich stattfindenden Klimacamps. Seit 2011 haben sich im Rheinland außerdem dauerhafte, aktivistische Strukturen gegründet, wie das Projekt Hauswerkstatt für Aktionen und Alternativen, WEA, in Düren und die Kampagne Ausge CO2HLT, seit 2012 schließlich auch die Wald- und Wiesenbesetzung im Hambacher Forst. Anfang März 2016 wurde der Widerstand in der Lausitz um die Waldbesetzung laut Onomia bereichert. Aus meiner anarchistischen Perspektive sind diese letztgenannten Projekte und Besetzungen besonders wichtig, da sie für mehr stehen als den Braunkohlewiderstand. Durch sie und in ihnen können alternative Lebensentwürfe erprobt und gelebt werden, und auch thematisch sind sie weiter gefasstalt. Der Anti-Braunkohlekampf ist dabei ein Betätigungs- und Aktionsfeld, das nicht beliebig, aber eben nicht das einzige und wichtigste ist. Kapitalismus und Staat werden hinterfragt, und auch andere Themenfelder wie Patriarchat, Sexismus, binäre Geschlechterordnung, Nationalismus, Tierausbeutung, Militarismus UVM werden kritisiert und angegriffen. Menschen werden weitergehend politisiert. Zudem sind sie durch ihre lokale Struktur und die unkonventionelleren Aktionsformen ein relevanter Faktor im Widerstand. In den letzten 2 Jahren hinzugekommen ist das überregionale Bündnis Ende Gelände. Trotz meiner klaren Präferenz empfinde ich die Mischung der AkteursternInnen als vielversprechend, lokal verankerte Menschen, die die Region kennen und schon lange aktiv sind, AktiviststernInnen, die dauerhafte Strukturen aufbauen und mit direkten Aktionen die Kohleinfrastruktur angreifen, deren Kampf sich aber nicht allein gegen den Kohleabbau richtet, und organisierte Massenaktionen wie Ende Gelände, die ein großes, häufig auch positives Medieninteresse auf das Thema lenken. Die Vernetzung der Beteiligten könnte aber vielleicht noch ausgebaut werden. Ende Gelände und der Aktionskonsens. Ende Gelände stellt sich folgendermaßen vor: Wir sind ein breiter Zusammenschluss von Menschen aus den Anti-Atom- und Anti-Kohle-Bewegungen, aus den Vorbereitungsgruppen der Klimacamps in Rheinland und Lausitz, von der Waldbesetzung im Hambacher Forst, aus klimapolitischen Graswurzelinitiativen und Bürgerinitiativen, aber auch größeren Umweltorganisationen, aus linken Politgruppen und andere mehr eins. Das Bündnis hatte im letzten Jahr vor allem durch eine Massenaktion des zivilen Ungehorsams auf sich aufmerksam gemacht, bei der über 1000-Aktivist SternInnen die Kohleinfrastruktur im Tagebau Galzweiler im Rheinland für mehrere Stunden blockiert hatten. In diesem Jahr wurde zu Aktionstagen vom 13.16. Mai mobilisiert, die am Ende des Lausitzer Klimacamps stattfanden. Ende Gelände war außerdem Teil der internationalen Aktionswoche Break Free from Fossil Fuels 2. Der Aktionskonsens glich im Großen und Ganzen dem vom letzten Jahr. Wir werden uns ruhig und besonnen verhalten, von uns wird keine Eskalation ausgehen, wir gefährden keine Menschen. Wir werden mit unseren Körpern blockieren und besetzen, wir werden dabei keine Infrastruktur zerstören oder beschädigen. Absperrungen von Polizei oder Werkschutz werden wir durch oder umfließen und uns auf keine Provokationen einlassen. Unsere Aktion richtet sich nicht gegen die Arbeiter, SternInnen von Vattenfall oder gegen die Polizei. Außerdem heißt es, wir sind solidarisch mit allen, die Widerstand gegen die Klimazerstörung durch Kohlekraftwerke und gegen die sozialen und ökologischen Folgen fossiler Energieversorgung leisten. 3. Die Begründung für diesen Aktionskonsens ist nachvollziehbar. Er soll den Zugang für eine möglichst breite und heterogene Masse von Menschen ermöglichen, für Menschen, die möglicherweise kaum Aktionserfahrung haben, für Menschen, die möglichst bestimmte Arten von Repression vermeiden wollen. Dennoch gab es auch Kritik daran, zu der ich später noch komme. Auch in diesem Jahr wurde die Möglichkeit unterstützt, auf der Aktion die Personalien zu verweigern, was bereits im letzten Jahr mehreren hundert Menschen gelungen war. Diese wurden zu großen Teilen nicht einmal vollständig erkennungsdienstlich behandelt. Die Strategie ist aber keine Erfindung von Ende Gelände, sondern wird beispielsweise seit Jahren im Hambacher Forst und neuerdings auch im Lautonum-Jahr-Umfeld angewendet. 4. Die Aktionstage. Freitag, 13.05 Uhr. Am Freitag starteten drei Finger, also Splittergruppen, mit insgesamt etwa 1500 Menschen. Es kursierte das Gerücht, dass die Polizei verlauten ließ, sie sei nicht Babysitter von Vattenfall. Fast schon witzig, wenn es nicht die Polizei wäre. Nach einer Wanderung von einigen Kilometern durch Wälder, Wiesen und Felder gelangten die Finger an den jeweiligen Zielorten an. Ein Finger besetzte die Schienen an der Verladestation zum Kohlebunker und schließlich auch das Förderband, die anderen beiden gingen in den Tagebau Welzow Süd, wo ein Teil von ihnen einen Bagger befreite und kurzerhand die Freie Republik Welzow Süd ausrief. Sowohl Bagger als auch Verladestation und Schienen blieben über Nacht durch etwa 300 bis 400 Menschen besetzt. Parallel dazu hatten am Freitag laut Onomia und Rovo-Aktivist SternInnen begonnen, die Schienen, durch die das Kraftwerk Schwarze Pumpe vom Tagebau Jenschwalde aus versorgt wird, mit einer 800 Kilogramm schweren Betonpyramide und Lokons zu blockieren. Deren Banner, schade, dass das Gleis nicht brennt, dürfte bei der ein oder anderen Person auf Zustimmung gestoßen sein, ist aber natürlich nicht vereinbar mit dem Aktionskonsens. Eine weitere autonome Kleingruppe hatte die Gleise, die vom Tagebau Norden zur Schwarzen Pumpe führen, durch Anketten besetzt. Somit waren alle drei Zufahrtswege zum Kraftwerk Schwarze Pumpe, zehntgrößter Verursacher von CO2-Ausstoß in Europa, blockiert. 5. An den Massenblockadepunkten war die Polizeipräsenz an diesem Freitag sehr gering. Bei den zwei Kleingruppenblockaden tauchte aber schnell räumungswillige und gar nicht so freundliche Polizei auf. Die Blockade bei Nochten wurde noch in der Nacht geräumt. Samstag 14.05 Uhr und Sonntag 15.05 Uhr. Am Samstag brachen weitere Finger auf. Zum einen, um die bestehenden Blockaden an der Verladestation und am Bagger zu unterstützen, zum anderen entstand direkt am Kraftwerk Schwarze Pumpe ein zusätzlicher Blockadepunkt mit ungefähr 1000 bis 1500 Menschen. Die Lautonumia-Pyramide blockierte weiterhin die Zufuhr von Jenschwalde, wurde aber nach etwas mehr als 24 Uhr geräumt, wofür das Gleis aufgeflext werden muss. Stehe 6. Eine Person kam aufgrund der Personalienverweigerung in U-Haft. Die Leistung des Kraftwerks wurde unterdessen um 80% gedrosselt. Ein schönes Symbol dafür war der Schlot, der aufhörte zu rauchen. Am Kraftwerk Schwarze Pumpe überwanden 400 bis 500 Menschen einen Zaun und stürmten das Kraftwerksgelände. Darauf reagierte die Polizei brutal mit Schlagstock- und Pfefferspray-Einsatz. Etwa 130 Personen wurden in Gewahrsam genommen und von der sehr überforderten Polizei bis zum nächsten Tag festgehalten. Die Blockadepunkte am Bagger, an der Verladestation und am Kraftwerk planten eine weitere Übernachtung. Am Abend versammelten sich am Kraftwerk Pro-Braunkohle-Demonstrant, Sterninnen und Neonazis, von denen einige hundert später die Aktivist-Sterninnen anpöbelten, angriffen und mit Böllern bewarfen. Eine sehr bedrohliche Lage, besonders, da sich in unmittelbarer Nähe auch angekettete Personen befanden, die der Situation nicht so einfach hätten entfliehen können. Am Sonntag wurden die Blockadepunkte noch mit weiteren Menschen verstärkt, doch um 15 Uhr beendete das Bündnis offiziell die Aktion und die meisten zogen sich freiwillig zurück. Etwas unter 100 Menschen blieben jedoch über das offizielle Ende hinaus, und anderes um angekettete Personen zu unterstützen, die schließlich gegen Abend geräumt wurden. Ein Erfolg auf ganzer Linie. Ungefähr 4000 Menschen auf dem Klimacamp, 3500 Menschen beteiligt an den Blockadeaktionen. Über 48 h war Kohleinfrastruktur durchgängig besetzt. Die komplette Abschaltung von Schwarze Pumpe wurde zwar nicht erreicht, aber eine Reduzierung auf 20% Leistung für einen Zeitraum von 36 h lässt sich durchaus als Erfolg werten. Viele Menschen haben zuvor mehrere Wochen und Monate leidenschaftlich auf diesen Erfolg hingearbeitet. Mehrere tausend Menschen haben sich ebenso leidenschaftlich, umgeben von fiesem Kohlestaub, die Tage und sehr kalten Nächte um die Ohren geschlagen. Der Protest war außerordentlich international aufgestellt, nicht nur, weil er Teil der Break-Free-Aktionswoche war, sondern es konnten Menschen aus Österreich, Belgien, Schweiz, Tschechische Republik, Frankreich, Luxemburg, Niederlanden, Norwegen, Polen, Spanien, Schweden, Großbritannien und weiteren Ländern mobilisiert werden. Rufe und Banner wie Systemschande, Notklimateschande oder No Border, No Nation, No Coal Power Station oder Burn Borders, Not Coal, lassen erahnen, dass ebenfalls bei einer größeren Anzahl von Menschen verinnerlicht ist, dass Braunkohle nicht das einzige Übel unserer Zeit ist, dass Braunkohleförderung beispielsweise mit dem Kapitalismus zusammenhängt, dass durch den Beitrag zur Klimaerwärmung Fluchtgründe geschaffen werden etc. Ein Kommentar der Polizeidirektion Süd macht noch einmal die Vorteile einer Massenaktion im offenen Gelände deutlich. Das Gelände ist in der Diagonalen 55 Kilometer lang, da sind gestern 1600 Leute eingeflossen. Die verteilen sich auf dem gesamten Gebiet. Wie sollen wir da eingreifen? Ich gebe zu, diese Erfolge lassen mich nicht kalt. Es erwärmt mein Herz zu sehen, wie Menschen leidenschaftlich für das Thema eintreten, die Bilder verschaffen mir sogar ein bisschen Gänsehaut. Dennoch will sich keine umfassende Euphorie einstellen, einiges trübt die Eindrücke. Oder vielleicht doch nicht. Mir ist bewusst, dass das Bündnis Ende Gelände keine homogene Masse ist, im Gegenteil habe ich sogar das Gefühl, dass es ein sehr heterogener Zusammenschluss ist. Es gibt Menschen darin, die sich als anarchistisch verstehen oder Menschen, deren Aktionsbereitschaft über den Aktionskonsens hinausgeht, Menschen, die die Kritik teilen und auch äußern bzw. eben nicht so handeln, wie ich es im Folgenden kritisiere. Ich beziehe mich hier eher auf die Außendarstellung, in der, meiner Meinung nach, vieles homogenisiert und glatt gestrichen wird. Wie schon erwähnt, sind Massenaktionen in Zusammenhang mit anderen Aktions- und Organisationsformen ein wesentlicher Bestandteil des Widerstandes. Ich denke aber auch, dass sie oftmals nicht weit über einen symbolischen Status hinaus können. Sie sind nicht auf Langfristigkeit angelegt und durch die Ankündigung als friedlicher Protest sehr berechenbar. Zudem ist es natürlich eine sehr starre und träge Aktionsform. Konsensfindung in solch großen, heterogenen Gruppen ist langwierig. Das soll nicht gegen diese Form sprechen, nur verdeutlichen, dass Aktionen in homogeneren Kleingruppen mobiler und je nach Situation auch erfolgreicher sein können. Dass Ende Gelände in diesem Maße erfolgreich war, ist und anderes auch den verschiedenen, parallelen Kleingruppenaktionen zu verdanken, die an anderen Orten blockierten oder noch nach dem offiziellen Ende von Ende Gelände dort blieben. Einen Aktionskonsens zu formulieren, ist sehr sinnvoll. Auch für jede Kleingruppe macht es Sinn, vorher den Aktionsrahmen abzugleichen und der sollte an die Bedürfnisse der Gruppe angepasst sein. Menschen, die diesen Konsens nicht teilen, konnten ja einfach nicht an Ende Gelände teilnehmen oder parallel an anderen Orten Aktionen durchführen. Problematisch empfand ich jedoch, dass im Aktionskonsens zwar nicht explizit von einem gewaltfreien oder friedlichen Protest geschrieben wird, allerdings war dies mündlich und in anderen Veröffentlichungen oft der Fall. Dadurch wird, wenn auch unbeabsichtigt, automatisch definiert, was gewalttätig ist und somit illegitim sein soll. Wenn im Fall von Polizeigewalt darauf beharrt wird, dass die AktivistInnen friedlich waren, dass von ihnen keine Gewalt ausging, stellt sich die Frage, was, wenn doch? Ist Polizeigewalt dann gerechtfertigt? Distanzierung. Entsolidarisierung. Die Diskussion könnte weitergeführt werden, was Gewalt überhaupt ist. Ist es Gewalt, sich Zugang zu fremden Arbeitsplätzen zu verschaffen, Menschen an ihrer Arbeit zu hindern und möglicherweise zu verängstigen? Ist Sabotage Gewalt? Ob ja oder nein, gibt es Fälle, in denen Gewalt legitim ist? Die meisten von uns können diese Fragen sicher für sich beantworten, doch diese Antworten werden eben je nach Person unterschiedlich ausfallen. Begriffe wie gewaltfrei und friedlich sind, meiner Ansicht nach, zu unterschiedlich besetzt, als dass sie wirklich in Frage kommen, um Aktionen zu legitimieren. An dieser Stelle möchte ich noch die Kritik teilen, die durch die Klikaklotze, die Klimacamp-Klo-Zeitung, auf dem Camp veröffentlicht wurde. Die erste Ausgabe befasste sich mit NGO-Kritik 7 Ende Gelände arbeitet zum Teil mit NGOs zusammen, nahm zum Teil auch selber NGO-artige Züge an, vor allem, was die Presse, Kommunikation und die Außendarstellung angeht. Besonders die ständige positive Dauerbeschallung ist negativ aufgefallen, alles ist super. Alles ist ein riesiger Erfolg. Die Polizei ist super deschalativ. Alle sind friedlich. Alle halten sich an den Aktionskonsens. Das ist super. Währenddessen werden Personen, die Blockadepunkte versorgen wollen, von der Polizei gepfeffert, währenddessen sitzt Yu bereits in Haft, währenddessen werden Einzelpersonen, Kleingruppen und später ein Blockadepunkt von besorgten Bürgern und Neonazis abgefangen, mit Böllern angegriffen, verprügelt, Menschen kommen ins Krankenhaus, währenddessen verschwindet eine Person von Lautonomia spurlos. Sicherlich ist es sinnvoll, die Menschenmassen zu motivieren und die Erfolge und Leistungen wertzuschätzen. Aber die negativen Ereignisse nicht, sehr viel später oder nur abgeschwächt herauszugeben, ist nicht akzeptabel. In Ausgabe 2 der Klikaklotze wurde schließlich auch der kooperative Umgang der Camporganisator*innen mit der Dorfpolizei kritisiert, die jeden Morgen zur Frühstückszeit auf dem Camp vorbeischaute. Acht eine Angelegenheit, die einem wirklich das Frühstück und noch mehr verderben konnte. Neu ankommende Menschen wurde informiert, dass dies eben nur die netten Dorfpolizisten von nebenan seien und daher keinerlei Aktionen oder Aggressionen gegen diese gezeigt werden sollen. Während beim Aktionskonsens darauf geachtet wurde, dass das Sicherheitsbedürfnis von möglichst vielen Menschen berücksichtigt wird, wurde durch diesen Polizeiumgang konsequent darüber hinweg agiert, dass es Menschen ein sehr unsicheres Gefühl geben kann, wenn Polizei in ihre vermeintlichen Schutzräume eindringen darf. Auch im Fall von Neonazi-Angriffen gab es die Anweisung, ruhig und friedlich zu bleiben und die Polizei zu rufen. Ob Menschen in einer bedrohlichen Situation die Polizei rufen wollen, liegt im persönlichen Ermessen. Ob Mensch sich dann aber auf diese verlassen kann, ist sehr fraglich, wie auch die dortigen Situationen gezeigt haben. In einer Pressemitteilung äußert sich die Klimacamporga folgendermaßen: Wenn die Polizei Notrufe ignoriert, haben wir ein ernstes Problem in diesem Land. Dieses Wochenende hat mein Bild von der Polizei nachhaltig verändert. 9. Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen. Jetzt, wenige Tage nach Ende Gelände, befinden sich 4 GefährtsternInnen in Untersuchungshaft. Wie war es dazu gekommen? Yu ist eine Aktivist-Sternin, die im Zuge der Lautonomia-Pyramidenblockade festgenommen wurde. Wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt soll sie nun bis zu ihrem Prozess für einen Monat im Haft bleiben, da aufgrund der Personalienverweigerung Fluchtgefahr bestehe. Tour Stern TEL war am Samstag, dem 14. Mai, also noch während der Aktionstage, spurlos verschwunden. Dies war besonders besorgniserregend, da es in dieser Zeit viele Angriffe durch Pro-Braunkohle-AktiviststernInnen, Neonazis und PoliziststernInnen gab. Trotz Suchaktionen und der Abfrage aller Polizeiwachen wurde erst am 17. Mai bestätigt, dass sich Tour Stern TEL wegen eines offenen Haftbefehls in der JVA Görlitz befindet. Am 18. Mai begann die Polizei mit der Räumung von Lautonomia, die gewaltsam, fahrlässig und bewusst gefährdend ablief. Es kommen 21 Aktivistis in Gewahrsam, 2 von ihnen bleiben in U-Haft. Sie sind dort wegen einer Lock-on-Aktion, die während Ende Gelände durchgeführt wurde und nach der sie zuerst wieder freigelassen wurden. Da bestand offensichtlich noch keine Fluchtgefahr. Der Vorwurf lautet Störung öffentlicher Betriebe in besonders schwerem Fall. Mensch kann hier ganz deutlich erkennen, wie mit zweierlei Maß gemessen wird. Während Ende Gelände AktiviststernInnen trotz Verweigerung der Personalien und unter Tatverdacht des schweren Landfriedensbruchs wieder freigelassen wurden und dort scheinbar keine Fluchtgefahr bestand, 10, sitzt Yu wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt einer Standardanklage für mindestens einen Monat in U-Haft. Lautonomia kündigt eine Waldwoche an, dafür gestaltet die Polizei, wie deschalativ sie ja ist, und räumt kurzerhand. 2 Personen werden während Ende Gelände freigelassen, nachdem sie auf der Besetzung angetroffen werden, sieht das schon ganz anders aus. Vielleicht ist das so, weil sie sehen, dass durch die Dauerhaftigkeit und Unkalkulierbarkeit von Projekten wie Lautonomia tatsächlich potenziell mehr Gefahr besteht für ein System, das den Braunkohleabbau unterstützt. Vielleicht ist es wieder nur die alte Leier von guter Protest, böser Protest. Dies wird zwar vor allem von außen, durch Repressionsorgane, konstruiert, wird aber, meiner Meinung nach, dadurch unterstützt, dass Ende Gelände sehr explizit betont, dass ihr Protest friedlich war. Das konstruiert eine Gegensätzlichkeit von friedlich und gewalttätig, von legitim und illegitim. In einer Pressemitteilung fordert Ende Gelände die Freilassung der Gefangenen. Wer für eine Aktion im Rahmen von Ende Gelände inhaftiert wird, geht uns alle an. Die Enquete-Aktionen und Betonpyramiden waren wichtiger Teil der Aktion zivilen Ungehorsams gegen die Kohlekraft. Sie haben keine Menschen gefährdet und keine Kohleinfrastruktur zerstört und entsprachen damit dem Aktionskonsens von Ende Gelände. Dies wirft ganz klar die Frage auf, wie die Äußerung ausgesehen hätte, hätten die Aktionen nicht in den Aktionskonsens gepasst. Es handelt sich auch nicht um eine Solidaritätserklärung im eigentlichen Sinne, das Wort kommt nicht einmal vor, die Räumung von Lautonomia, dessen Aktionen sicherlich nicht immer dem Aktionskonsens entsprechen würden, wird nur am Rande erwähnt. Die Räumung und die Inhaftierung der GefährtsternInnen machen mich wütend und traurig. Was wir, vorerst, tun können, ist den Gefangenen Briefe zu schreiben, macht das echt, 11 und Soli-Aktionen zu organisieren. Was bleibt zum Schluss zu sagen, Ich hoffe, Ende Gelände kann weiterhin Massen mobilisieren und dazu beitragen, den Anti-Braunkohle-Widerstand auszuweiten. Ich hoffe aber auch, dass sie sich in Sachen Solidarität zukünftig mehr trauen und sich dafür etwas zurückhalten zu definieren, was friedlich und somit im Gegensatz gewaltsam und was legitim und in Abgrenzung dazu illegitim ist. Weniger Homogenisierung und mehr Mut zur Heterogenität wären ebenfalls nicht schlecht. Und vielleicht ist auch nicht immer alles super. Zudem können wir aufmerksam gespannt sein, ob sich die Ankündigung von Lautonomia bewahrheitet. Lautonomia ist ein langfristiges Projekt. Wir sind hierher gekommen, um zu bleiben und langfristig emanzipatorische Politik zu machen. Deshalb steht für uns fest, nach einer Räumung werden wir wieder besetzen. 12. Und wenn Ende Gelände eine Spur der Verwüstung hinterlassen hat, 13, was macht dann eigentlich Vattenfall in der Lausitz oder RWE im Rheinland? Was hat die Polizei nach der Räumung von Lautonomia hinterlassen? Braunkohle-Infobox. 1 Tonne Kohle gleich 1 Tonne CO2. Niedriger Wirkungsgrad. Nur 30-40% der in der Kohle enthaltenen Energie kann auch genutzt werden. Braunkohlereviere in Deutschland, Rheinisches Revier, RWI, Lausitzer Revier, Vattenfall, Mitteldeutsches Revier, MIBRAG, Helmstedter Revier, MIBRAG. Etwa 20% des weltweiten Braunkohleabbaus findet in Deutschland statt. Platz 1. Nur rentabel durch Subventionen. 4,5 Milliarden Euro / Jahr durch direkte und indirekte Begünstigungen. 1 https://www.ende-gela-ende.org/de/über-uns. 2. Insgesamt fanden 20 Massenaktionen auf 6 Kontinenten mit über 30.000 TeilnehmerInnen statt. Weitere Infos: https://braekfree2016.org/. 3. Ganzer Aktionskonsens hier: https://www.ende-gela-ende.org/.aktion. 4. Dort ist es inzwischen üblich, die Betreffenden für mehrere Wochen in Untersuchungshaft zu behalten. Besonders wenn Mensch länger in den Strukturen aktiv bleiben möchte, spricht dennoch einiges für die Praxis, allein schon um Unterlassungsklagen zu vermeiden. Für eine Massenaktion bietet es sich insofern an, da es die Polizeiarbeit verlangsamt, sie damit überfordert sind, mehrere hundert Menschen erkennungsdienstlich zu behandeln oder für längere Zeit festzuhalten und für die betreffenden Personen wahrscheinlich keine juristischen Konsequenzen folgen. Dennoch kann es auch wichtig für Menschen sein, ihre Personalien abzugeben, da der Polizeikontakt ansonsten weitaus unangenehmer werden kann. Dafür müssen diese Personen juristische Konsequenzen fürchten. Eine individuelle Entscheidung, also. Ende Gelände Statement zur Personalienverweigerung: https://www.ende-gela-ende.org/.aktion. 5 Kohlekraftwerke verfügen IDR über einen Kohlebunker, der das Kraftwerk auch im Fall von Lieferschwierigkeiten noch versorgen kann. Soweit mir bekannt, reichen die Vorräte der schwarzen Pumpe für etwa 24 Uhr bei maximalem Betrieb und entsprechend länger bei reduziertem Betrieb. In der Lausitz ist es im Gegensatz zum Rheinland außerdem üblich, dass der Tagebaubetrieb nicht rund um die Uhr stattfindet. Das Kraftwerk muss allerdings durchgängig laufen. Nach einer Abschaltung wäre es frühestens nach einem Tag wieder einsatzbereit. 6. http://www.graswurzel.tv/v270.html. 7. https://linksunden.indymedia.org/en/ennode. 8. https://linksunden.indymedia.org/en/ennode. 9. https://www.lausitzcamp.info. 10 deren Freilassung befürworte ich natürlich sehr. Ich will damit auch nicht die Behandlung der während Ende Gelände Festgenommenen herunterspielen, die in keiner Weise akzeptabel war. 11 Alle Infos über die Gefangenen und wie ihr ihnen schreiben könne, https://abcrhineland.blackbelox.org/. 12 http://lautonomia.belog-sport.eu/das-projekt-raemung-und-was-nun. 13 Laut Vattenfall sei angeblich ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Es wurden angeblich Manipulativ-Anlagen an den Schienen angebracht, Signalanlagen manipuliert, eine Bombenattrappe versteckt. Die Kohleverladungsbrücke sei schwer beschädigt worden etc. http://www.sz-online.de/sachsen-und-belog.vattenfall.de